Guten Morgen, meine Damen und Herren. Es ist manchmal gerade das Einfache oder Schlichte, in das es erstaunlich schwerfällt, sich hineinzuversetzen, wenn man gewöhnlich immer schon komplizierter zu denken gelernt hat. Ein Problem dieser Art steht uns im Wege, wenn wir versuchen, wie wir das in der letzten Vorlesung getan haben, uns in die antike Auffassung des Traums und den in der Antike allem Anschein nach mit großer Selbstverständlichkeit gepflegten alltäglichen Umgang mit dem Träumen hineinzudenken. Die Sache ist einfach und schwer zugleich, wenn wir diese antiken Traumlebenstechniken betrachten. Wir hatten zunächst die beiden aus der Mitte des 4. Jahrhunderts vor Christus stammenden Schriften des Aristoteles zum Traum und zur Weissagung mittels Träumen angesehen. Diese beiden Texte entwerfen eine nüchterne, physiologische oder vielleicht sogar physikalische Sicht der Traumentstehung. Das Wahrnehmen ist nämlich Eindruck im wörtlichsten Sinne. Feine Schwingungen teilen sich unseren Sinnesorganen mit und dann weiter nach innen. Und im Schlaf, während keine neuen Wahrnehmungen auf uns eindringen, wirbeln in den inneren Körperströmungen mitgetragene Nacheindrücke von Wahrgenommenem in der Seele herauf. Wir träumen. Weissagungen der Zukunft lassen sich nach Aristoteles aus den Träumen nicht herauslesen. Nicht etwa, weil Träume per se irreal sind oder per se gar nicht der Deutung fähig wären, sie enthalten möglicherweise durchaus Zukünftiges. Sie sind und bleiben aber hoffnungslos unklar. Insofern ist die Analyse von Träumen für Aristoteles kein rational aussichtsreiches Unterfangen. Unser zweiter Autor, Artemidor, schreibt im 2. Jahrhundert nach Christus, sein Traumbuch steht für eine in der Deutungsfrage andere Position, die in vielem allerdings auch so wohl schon zu Aristoteles Zeiten hätte vertreten werden können und wahrscheinlich auch in anderen Traumbüchern vertreten worden ist. Aber Artemidors Buch ist eben das älteste, das uns überliefert ist. Traumdeutung ist sehr wohl möglich und sie ist auch rational. Das ist Artemidors Perspektive. Weswegen er mit großer Sorgfalt und nach lebenslangen Recherchen seinen Leitfaden zur Traumanalyse verfasst hat und dem Leser vorstellt. Wir hatten uns mit der Einleitung insbesondere beschäftigt. Es handelt sich um ein Nachschlagewerk mit Handbuchcharakter, das sich allein auf die erwiesene und bekundete Erfahrung mit tatsächlichen Träumen und tatsächlichen Traumausgängen abstützen will und damit geradezu einen wissenschaftlichen Anspruch in sich trägt. Dieser erfahrungswissenschaftliche oder geradewegs wirklichkeitswissenschaftliche Zugang zur Sache, ich hatte das so ein bisschen überpointiert, Wirklichkeitswissenschaften sagen wir eigentlich von den empirischen Sozialwissenschaften des 19. und 20. Jahrhunderts, aber wenn man das Programm des Artemidor anschaut, ist es verblüffend ähnlich. Man kann also sagen, dieser wirklichkeitswissenschaftliche Zugang ist die Pointe und ist für uns besonders interessant, weil er in der Tat mit großem Ernst den Traum präsentiert als Wirklichkeit unter Wirklichkeiten. Es ist nicht so, dass Artemidor, wie auch Aristoteles, Traum und Wachwirklichkeit deswegen irgendwie vermengen würden. Jedoch, der Traum ist für sie gleichsam modern gesprochen eine zweite Wirklichkeit. Er ist das Wirkliche des Schlafs. Und insofern kann ein Traum sehr wohl, etwa im Fall der Träume vom Traumtyp der Oneiroi, also der auf zukünftige Ereignisse bezogene Traumgesichte, gemäß dieser Unterteilung des Artemidor, wir hatten das näher besprochen. Deswegen kann eben sehr wohl ein solcher Traum echte und vernünftige Impulse in das Wachleben hineintragen. Das Träumen ist selber ein Wachen. Diese Formulierung stammt nochmal von Walter Seiter, diesem an sich modernen Autor, der die Nacht erforscht hat. Und sie gehört insofern in einen anderen Zusammenhang. Als Schlagwort trifft sie aber die wirklichkeitstheoretische Seite der antiken Auffassung vom Träumen eigentlich ganz gut. Das Träumen bei Aristoteles wie auch bei Artemidor und bei den Zahllosen, die sich in der griechisch-römischen Antike mit ihren eigenen Träumen mehr oder weniger professionell und mehr oder weniger selbstverständlich im Sinne eines nützlichen Orientierungsmittels beschäftigt haben, das Träumen ist selber ein Wachen. Auch wenn es ein Wachen ist, das eben nur im Schlafen vorkommt. Ich hatte nun eben suggeriert, dieser antiken Vorstellung hafte, verglichen mit unserer Sicht auf die Träume, eine gewisse Einfachheit oder Schlichtheit an. So wie man es formuliert, das Wachen, aber eben das Wachen des Schlafs, klingt das ja auch sehr einfach. Die Aussage ist aber im Grunde nicht ganz richtig. Denn erstens ist die antike Physik des Traums keineswegs trivial, sondern ausgefeilt und sehr durchdacht. Denken Sie daran, wie der Wirbeltheorie des Aristoteles zufolge sich unter anderem auch die Fernträume erklären lassen, die man zuweilen hat, von etwas, was jemandem zustößt, der sich anderswo aufhält. Seine Erklärung ist, Menschen, die einander körperlich sehr vertraut sind, spüren unter Umständen durchaus noch die leisesten physischen Schwingungen des anderen, beziehungsweise erkennen sie wieder in der Ruhe des Traums, wiewohl sie fast unmerklich sind. Aristoteles deutet hier gleichsam eine Art Weltphysik der ganz kleinen Ursachen und der hochgradig indirekten Wirkungen und der komplexen Wirkungen an. Denken Sie an die Metapher des Wirbels. Da mag man heute vielleicht durchaus Chaosmathematik oder dergleichen assoziieren. Der Traum ist eine chaotische, irreguläre Mikroerscheinung am Rande der großen Regulierung Wirkungen, die unsere Wahrnehmung verzeichnet und uns tagsüber gibt. Diese Querverbindung Chaosmathematik ist sicher nur eine Stegreif-Assoziation, die auch auf die Antike nicht wirklich passt. Gleichwohl, denke ich, sollten wir uns hüten, etwa die aristotelische Traumtheorie als schlicht oder simpel zu betrachten. In ihrer Logik läuft sie eher hinaus auf ein immens komplexitätstheoretisch aufgeladenes Modell. Der Traum ist sozusagen ein unscharfer Effekt, ein Verwirbelungseffekt, ein unscharfer Nebeneffekt, den wir in bestimmten Sondersituationen dann aber eben auch deutlich haben. Noch aus einem zweiten Grund hätte ich eigentlich besser nicht von einer Schlichtheit der antiken Perspektive gesprochen. Der potenzielle Wirklichkeitswert der Träume macht ja den Umgang mit der Welt nicht nur einfacher, sondern durchaus auf eine eigene Weise auch ziemlich kompliziert. Das kann man sehen an der immensen Anstrengung, mit der Artemidor nicht nur seine Wissenschaft betrieb, sondern die er ja auch seinem Leser zumutete. Die tägliche Traumarbeit wird dem Individuum aus Klugheit angeraten. Sie bildet einen wichtigen Teil eines umfassenden Lebensführungsprogramms, das sich namentlich in der Spätantike jeder freie Mann und Verantwortungsträger aufzuerlegen hatte. Und insofern, das macht die Welt kompliziert, das Wachsein der Nacht sozusagen auch auf das Wachsein des Tages umzulegen, richtig anzuwenden, in Betracht zu ziehen und so weiter. Im Rahmen einer individuell angezeigten Sorge um sich, wie Michel Foucault diese spätantike Form eines Individualethos, das sich um sich Kümmerns genannt hat, musste man sich eben auch um die eigene Traumwelt kümmern, um die eigenen Träume, sie sozusagen pflegen, wahrnehmen. Und ein solches Ethos stärkte zwar Ego und Weltorientierung der freien Bürger, aber es war eben auch ein anstrengendes Geschäft. Und der Privatmann war hier im Zweifel auf wissenschaftliche Expertise angewiesen, ebenso jemanden wie Artemidor oder wie sein Buch. Und ich hatte beim letzten Mal auch erwähnt, dass die Traumdeutung in der antiken Politikberatung von Gewicht war, also sozusagen auch die Symbolsysteme betraf, die das öffentliche Leben und die Polis organisierten und durchzogen. Soweit nochmal als Wiedererinnerung an die vergangene Vorlesung. Nun werde ich aus Zeitgründen etwas tun müssen, was man in der Philosophie an sich niemals tun sollte. Ich mache von der Antike aus nämlich einen relativ unvermittelten Riesenschritt in die Neuzeit hinein und überspringe damit mehr oder weniger das sogenannte Mittelalter und die Vielfalt des mittelalterlichen Denkens. Auch wenn die Philosophie natürlich systematische Sprünge tun darf, ist die Außerachtlassung des Mittelalters, seiner vielen Neuerungen und seiner wuchtigen Wirkungen auf unsere Überlieferung an sich fatal. Vor allem deshalb, weil es relativ oft geschieht, dass man in historischen Überblicken und so schnellen Ritten irgendwie durch die Überlieferung das Mittelalter mal eben so abhandelt. Dass man also dieser langen Epoche, die eigentlich auch in sich wiederum aus mehreren, auch klar unterscheidbaren Epochen besteht, zur Nebensache erklärt. Ich missbillige ein solches Vorgehen und tue es trotzdem jetzt selbst. Also nicht das Mittelalter zur Nebensache erklären, sondern an dieser Stelle eine gewisse Lücke lassen. Mir geht es dann späterhin auch nochmal mit Schwerpunkt um das 19. Jahrhundert. Das ist also sozusagen, das Mittelalter ist der Preis für diese Verlangsamung und Vergenauerung unseres Tempos dann später. Ich mache jetzt nur sehr deutlich, dass ich was weglasse und ich werde auch nur einige grobe Sätze jetzt zwischenschieben, bevor wir dann nachher noch zu Descartes kommen, damit ich zumindest skizziere, worauf ich jetzt alles nicht eingehe. Während die Antike das geschilderte, sagen wir mal positiv pragmatische Traumverständnis pflegte und auch noch übrigens im Laufe der Antike radikalisiert hat, Cicero beispielsweise, also ein spätantiker Autor, geht noch abgeklärter an den Traum heran als Aristoteles. Er erklärt auch die medizinische Bedeutung für kompletten Unsinn und betrachtet den Traum schlicht als völlig bedeutungslosen Restbestand. Also ein Überbleibsel sozusagen uninteressanter Art. Also während wir dieses positiv-pragmatische Traumverständnis eigentlich durch die ganze Antike hin beobachten können, verschiebt sich dann mit dem christlichen Umbau der antiken Ethik und mit der Integration aller Wissenschaften in die Belange einer theologischen Dogmatik, die am Ende der Antike beginnt und sich dann massiv beschleunigt ins Mittelalter hinein, verschiebt sich also auch in Sachen Traumtheorie vieles. Das Christentum macht einen entschiedenen Unterschied, sowohl was die Praktiken angeht, als auch was die traumtheoretische Seite angeht. Man kann sagen, in der langen Spanne vom 4. Jahrhundert bis ins 15. oder ins beginnende 16. Jahrhundert hinein kann man lange darüber diskutieren, von wann bis wann reichte das Mittelalter. Also sagen wir mal ungefähr 4. Jahrhundert bis 15. oder beginnende 16. Jahrhundert. In dieser langen Spanne setzte sich keine Sichtweise der Antike bruchlos fort, obwohl die antiken Quellen bekannt waren und mehr oder weniger gut auch weiter tradiert wurden. Stattdessen gießt sich das überlieferte antike Denken gleichsam um. Es gießt sich hinein in eine durch den Monotheismus geprägte Ontologie. Das Nachdenken über das Träumen bewegte sich dadurch in einem Geflecht aus teils theologisch überformten antiken Elementen und teils Elementen einer theologisch neu ausdifferenzierten, genuin christlichen Metaphysik, die in dieses Traumthema auch hinein verwickelt wird. Ebenso einer christlichen Erkenntnistheorie und vor allem einer christlichen Ethik oder besser wohl Moral. Denn die christliche Ethik ist auch eine Ethik anderen Typs als die Antike. Ich hatte das geschildert, in der Antike gab es sozusagen gewisse Empfehlenswerte, Punkte, die man beachten musste, wenn man sich als freier Bürger sozusagen ethisch ausstatten wollte. Es gab aber nicht in demselben Sinne wie dann später im Christentum eine rigide, strafbewehrte Pflichtmoral. Also diese genuin christliche Ethik kommt auch in das Thema Träume mit hinein. Einen sehr wichtigen, sozusagen christianisierenden Einschnitt nimmt bereits der Philosoph und Kirchenvater Aurelius Augustinus, Bischof von Hippo, im 4. Jahrhundert nach Christus vor. Wie 200 Jahre zuvor Artemidor, den Augustinus natürlich kannte, unterscheidet Augustin zunächst die trivialen Zustandsträume von den bedeutungsträchtigen Traumgesichten, die auf künftige Ereignisse hinweisen. Aber Augustinus bedient sich dann einer zusätzlichen Unterscheidung, die er übernimmt von dem römischen Schriftsteller und Kirchenjuristen Tertullian und die er noch mit einem neuen Nachdruck versieht. Es gibt nämlich Träume, schreibt Augustin, die eine natürliche Ursache haben, und es gibt Träume, die auf eine übernatürliche Ursache zurückgehen. Wobei diese übernatürliche Ursache entweder gute oder aber böse teuflische Geister sein können. Es gibt also hier eine neue Differenz, die Augustin einführt: natürliche Ursachen, unnatürliche Ursachen, und die Frage überhaupt nach der Traumverursachung wird plötzlich entscheidend. Durch diese Verschiebung des Rahmens der Traumkunde verschärft sich nun die Deutungsproblematik ganz erheblich. Das liegt auf der Hand. Das Traumzeichen stammt ja nun nicht mehr, wie in der Antike, beispielsweise bei Artemidor, aus meinem eigenen Inneren und damit von meiner eigenen, irgendwie stets ja wohlmeinenden Seele, deren Vorauswissen ich eben nur begreifen sollte, wenn ich sozusagen gut daran tun will, mein Leben zu organisieren, sondern das Traumzeichen hat einen unbekannten Urheber, über den und vor allem über dessen gute Absichten ich erst einmal Bescheid wissen müsste, bevor ich die nötige Sicherheit für meine Traumanalyse habe. Ich muss also sozusagen mit einem neuen Misstrauen meine Träume betrachten und die Frage nach der äußeren Ursache, welche genau ist es, erstmal abklären. Worauf Augustin ausdrücklich hinweist, ist die Tatsache, dass böse Geister absichtsvoll falsche Träume schicken. Und diese bösen Geister verraten sich nicht unbedingt, zum Beispiel dadurch, dass es offenkundig falsche Träume wären, als solche. Das heißt, falsche Träume sind durchaus nicht vorweg als falsch erkennbar, denn es kann passieren, dass, wie Augustin schreibt, ein böser Geist sich wie ein friedlicher benimmt. Tatsächlich ist dies ein ganz neues Thema. Die durch die himmlische Macht, durch Gott oder durch seine Engel gesandten Träume, oder eben die durch eine böse Macht gesandten Träume, dass die gesamte mittelalterliche Traumtheologie dann bestimmen wird. Der in vorchristlicher Zeit doch eher irdische, leibnahe und in die praktischen Belange des einzelnen Individuums eingelassene Traum gerät damit unter das Vorzeichen der himmlischen Mächte. Er ist nicht mehr lediglich eine Botschaft der Seele, die da zu mir spricht, sondern es ist möglicherweise im Traum der Herr, mein Gott, der sich an mich wendet. Der Traum erhält durch diese Verlagerung auf das Herkunftsproblem und durch diese Idee der externen Urheberschaft einerseits eine ganz andere Dignität, eine ganz andere Würde. Es umweht ihn sozusagen die Aura der Offenbarung und der spirituellen Macht. Andererseits kommt mit der augustinischen Warnung, auch böse Geister schicken Träume und sie tarnen die möglicherweise sogar, eine ganz neue Logik der Drohung ins Spiel. Bei jedem einzelnen Traum könnte es sich ja auch um einen falschen Traum handeln, der von der bösen Macht genau dazu geschickt wurde, den gottesfürchtigen Gläubigen im Schlaf zu täuschen. Eine Traumdeutung kann folglich nun nicht länger einfach nur fehlgehen, wie das in der Antike der Fall war. Man ist dann dumm, man hat das irgendwie nicht richtig verstanden. Sie kann geradezu gefährlich werden. Man folgt ja unter Umständen, ohne es zu merken, den Weisungen eines diabolischen Willens, wenn man die Träume irgendwie falsch gedeutet. Kann denn nun der einzelne Christenmensch in dieser Situation überhaupt noch allein entscheiden, wie weit er selbst es mit seiner Anstrengung in Sachen Träume und Traumdeutung treiben darf? Nein, lautet die Antwort. Und das ist die nächste Konsequenz dieser Verlagerung des Rahmens der Traumdeutung. Aus kirchlicher Sicht bedarf es angesichts dieser potenziell gefährlichen Fremdsteuerung der Traumgesichte theologischer Anleitung und Aufsicht beim Umgang mit den Träumen. Der vergleichsweise unbefangene Hausgebrauch der Träume, wie auch das Traumdeutergewerbe, werden daher in zunehmendem Maße diskreditiert. Auch wenn die antiken Traumbücher, dasjenige Artemidors sowie das etwas später verfasste Traumbuch des Macrobius und auch die Praxis der Traumanalyse für den Hausgebrauch auch im christlichen Mittelalter unter christlichen Vorzeichen noch über Jahrhunderte hinweg verbreitet blieben, kann es sich aus offizieller Sicht nur noch um Aberglauben handeln. Artemidors Berufung auf das reine Erfahrungswissen etwa wird nun unter diesem Vorzeichen, dass sozusagen erstmal geprüft werden muss, was der Einzelne nicht entscheiden kann, ob das nicht vielleicht theologisch eine Anfechtung ist oder gefährlich, theologisch gesehen, diese Berufung aufs bloße Erfahrungswissen kann prekär werden, brisant unter diesem mittelalterlichen Vorzeichen. Im Zweifel darf es nicht einfach die Erfahrung des Einzelnen sein, sondern es muss die Autorität der Kirche sein, die zählt. Für den Traum selbst, schreibt etwa Johannes von Salisbury, das ist ein Autor aus dem 12. Jahrhundert, gilt der allgemeine Grundsatz, also für den Traum selbst gilt der allgemeine Grundsatz, dass ihm nur dann Bedeutung zugemessen werden darf, wenn er der christlichen Religion nicht widerspricht und der Seele nicht schadet. Zitat Ende. Tatsächlich hat wohl bis ins hohe Mittelalter hinein, was das Träumen angeht, diese augustinisch geprägte Sicht der Dinge vorgeherrscht. Trotz der in anderen Feldern großen Bedeutung der aristotelischen Schriften bestimmte in der unterschwellig heidnischen Angelegenheit der Träume die Ansicht des Kirchenvaters Augustin, die Lehrmeinung. Freilich gab es, und die naturphilosophischen Schriften des Aristoteles sind ja auch später erst wirklich rezipiert worden in der mittelalterlichen Hemisphäre sozusagen, in der nicht-arabischen mittelalterlichen Hemisphäre. Tatsächlich gab es dann allerdings schon auch christliche Lehrmeinungen zum Traum. Also es war kein vollkommen tabuisiertes Thema. Und auch zur Traumdeutung. Albertus Magnus etwa deutet die Träume ebenfalls natürlich unter christlichen Vorzeichen durchaus unter Zuhilfenahme astrologischer Kriterien. Es sind für ihn einerseits die Gestirne und andererseits Dämonen oder Engel, die mittels Lichtenergie auf die menschliche Seele einwirken, sodass diese Seele dann Träume hervorbringt. Thomas von Aquin wiederum vermittelt, er unterscheidet innere Traumursachen von äußeren Traumursachen, nimmt also wieder dieses antike Motiv der Körperzustandsträume auf, unterscheidet aber diese ganz scharf von den offenbarungsförmigen Träumen, die durch göttliche Einwirkung entstehen und wo dann eben wiederum diese ganzen Deutungsbelange greifen, die aus theologischer Sicht zu beachten sind. Auch in der heilkundlichen Literatur des Mittelalters bleiben Momente der antiken Medizin zwar erhalten, aber sie sind von der christlichen Kodierung durchzogen. Also, entweder wirkt hier Gott oder es wirken üble Mächte. Nach Hildegard von Bingen etwa ist der Teufel der direkte Urheber der Albträume. Er überfällt die Seele mit seinem Schrecken im Schlaf. Kurt Flasch nennt als denjenigen Autor, der erstmals explizit sich wieder ganz allein, also ohne diesen christlichen Überbau der durch Geister verursachten Träume, auf die Traumschriften des Aristoteles stützt und also Träume überhaupt nicht mehr als Wirkung höherer Mächte, sondern als ein rein leibliches Phänomen interpretiert, Boethius von Dacien. Der 1284 gestorbene Mitstreiter des radikalen Aristotelikers Sieger von Brabant. Boethius von Dacien dürfte der erste gewesen sein, der im lateinischen Westen eine ausschließlich naturalistische Deutung der Träume vertreten hat. Sie sehen, was für eine lange Spanne, bis es überhaupt möglich war. Können Sie den Namen noch wiederholen? Boetius von Dazio, das kann ich auch mal aufschreiben. Auch ein Boetius. Gestorben 1284. Das war die Zeit dieser radikalen Aristoteliker, mit dem, also es ist, man kann auch sagen, wo sozusagen die ersten Haarrisse in diesem kompakten theologischen Universum dann unabweislich werden, die mit der Rezeption der vollen Rezeption der antiken Texte verbunden sind. Erst mit der sogenannten Renaissance freilich, also der Wiedergeburt einer Neugier antiken Stils, die sich nicht mehr so wie zuvor auf theologische Dogmen verpflichtet, wird das Thema des Traums dann aber tatsächlich auf breiter Front wieder diskursfähig. Also das war schon ein Einzelfall und auch ein Gelehrter, wie gesagt, auch einer, der auf der Flucht war. Die Renaissance entdeckt den Traum als bizarre, individuelle und rätselhafte Erfahrung neu, jenseits der Alternative Teufelseinflüsterung einerseits oder spirituelle Vision andererseits. Man schreibt, man malt, man tut, was man vormals als Aberglauben hätte unterlassen müssen. Und man könnte vielleicht sogar sagen, mit der Renaissance gab es einen regelrechten Traumboom, auch in der Kunst. Und eben auch in der Welt der Texte. 1518 erscheint Artemidors Traumbuch erstmals gedruckt, zunächst griechisch, 1535 dann Latein, 1540 Deutsch, 1542 Italienisch, 1546 Französisch, 1563 Englisch. Also Artemidor wird breit rezipiert. Der Renaissance-Gelehrte Marsilio Ficino ediert die Schrift über die Traummantik eines weiteren antiken Autors, Synesios. Und anhand dieses Buches von Synesios schreibt ein anderer Renaissance-Gelehrter, Girolamo Cardano, 1542 ein recht wildes Traumbuch. Synesiorum somniorum omnis generis insomnis explicantis libri quatuor, also alle Arten der Träume nach Synesius in vier Büchern erklärt. Er organisiert das im Stil eines Kommentars, eines Synesius-Kommentars sozusagen. In der Vorrede dieses Buches heißt es, ich zitiere, die Bedeutung der Träume, die Bedeutungen der Träume sind natürlich und ohne alle Notwendigkeit, aber doch mit natürlichen Ursachen verwandt. Keinem Aberglauben unterworfen, sind auch nicht aus sonderlichem Gebot Gottes zu fürchten. Also Sie merken, was für eine klare Lossagung. Und im ersten Kapitel heißt es dann ebenso ganz nüchtern, aller Träume Materie ist das Gedächtnis des Gesehenen und Gehörten. Denn allein von diesem kommen die Träume. Cardanos säkularer Ton darf freilich nicht täuschen, zumal im Volksglauben und auch in der Literatur, auch später, im Barock, im 18. Jahrhundert, spielt weiterhin die Frage nach der guten oder bösen Macht hinter dem Traum eine große Rolle. Und auch biblische Versatzstücke spielen eine große Rolle. Also Grundmotive, die alttestamentarischen Träume, wie die von Nebukadnezar im Buch Daniel, oder die Träume, die die Kirchenväter von sich selbst mitgeteilt haben, namentlich Augustin, erwähnt ja in seinen eigenen Schriften und in seiner autobiografisch angelegten Konfession auch an Schlüsselstellen Träume. Also all dieses gehört weiter zum Symbolreservoir, aus dem die Traumkunde schöpft. Und wir haben auch weiter diese Spannung, also diesen Bereich der Alltagspraktiken auf der einen Seite, und die werden dann eigentlich bis in die Aufklärung hinein wiederum in der Weise sozusagen einen christlichen Motivschatten weiter fortschreiben, wie das im Mittelalter war mit den antiken Motiven, die sich auf so einer basalen, so im Volk verbreiteten Ebene sehr viel länger hielten, als offiziell das sozusagen nachlesbar gewesen wäre. Soweit also dieser Kurzüberblick zu vielem Weggelassenen. Machen wir jetzt einen Sprung zu einem weniger durch eine Traumtheorie bekannt gewordenen Autor und Werk, als vielmehr dadurch, wie er im Rahmen seiner Neugründung der Philosophie und des rationalen Denkens auf eine überaus markante Weise mit dem Traum argumentiert. Fragt man nämlich danach, wer denn nun die aristotelische Theorie des Traums als innerer Wirbeleffekt in der Seele ablöst, dann wird man vor allem wahrscheinlich, das finden Sie auch in der spärlichen Traumliteratur, aber so als Standardstation, wird man wahrscheinlich René Descartes nennen. Nun aber nicht, weil Descartes das Träumen, anstatt wie Aristoteles als Nachwirbel im Körper und insbesondere in der Leber, nun im Gehirn ansiedelt. Das tat Descartes tatsächlich. Aber wie gesagt, seine Traumtheorie oder seine Traumentstehungstheorie und seine Traumphysiologie ist eigentlich nicht das, was von ihm bekannt ist und weswegen er so als Zäsur in der Geschichte des Umgangs der Philosophie mit dem Thema Traum betrachtet wird. Also Descartes verlagert den organischen Sitz des Träumens hinein ins Gehirn. Sondern entscheidend ist, dass Descartes mit seinen erkenntnistheoretischen Überlegungen und mit dem Einsatz, den er den Traum sozusagen spielen lässt in seinen erkenntnistheoretischen Überlegungen, ganz offenbar im Verhältnis von Traum und Realität eine ganz wichtige und folgenschwere Umwertung vornimmt. Eine Umwertung, die dem Traum einen ganz bestimmten Platz zuweist und ihm damit mit einem Schlag einen gewissen Eigensinn, den er vorher gehabt hatte und überhaupt eigentlich seinen Wirklichkeitswert nimmt. Das war jetzt so eine knappe überschriftartige Formulierung. Sehen wir uns das in der verbleibenden Zeit in Ruhe näher an. Descartes Thema ist, wie gesagt, weder die Physiologie des Traumes noch die Bedeutung von Traumbildern. In seinen auf Latein geschriebenen Meditationes, also Meditationen aus dem Jahre 1641, geht es vielmehr um Metaphysik, das Anliegen der Metaphysik im alten Sinne des Wortes. Geschaffen werden soll nämlich durch diese Schrift eine Art Prima Philosophia, eine erste, das Feld der möglichen menschlichen Gewissheiten absichernde Grundlegung der Wissenschaft. Also, das Ziel ist Metaphysik, Schaffung einer Grundlage der Möglichkeit, etwas als definitiv wahr zu bezeichnen und alles andere als unsicher oder falsch. Spektakulär ist nun weniger dieses Anliegen der Metaphysik, also das wäre eine Möglichkeit, Metaphysik zu definieren, Metaphysik in diesem alten Wortsinn, diese Absicherungs- und Grundlegungsunternehmung, eine erste Philosophie unter alles, was dann Wissenschaft heißen kann, zu legen. Spektakulär ist nicht das Anliegen selbst, sondern der Weg, den Descartes in den Meditationen einschlägt. Zum einen, weil er seinen Text tatsächlich als Weg anlegt, gleichsam als Gedankengang in mehreren Etappen, den der Leser in kleinen Schritten und sozusagen mit Tunnelblick, so ist der Text organisiert, es ist ein mit Tunnelblick über insgesamt 6 im Text so als Tage, auch fingierte Tage hinweg, mit dem Ich-Erzähler gemeinsam vollzieht. Wir gehen also in einem meditativen Gedankengang in 6 Etappen mit Descartes mit im Laufe dieser Schrift. Schon vor Jahren bemerkte ich, wie viel Falsches ich von Jugend auf als wahr hingenommen habe und wie zweifelhaft alles sei, was ich später darauf gründete. So beginnt Descartes seine erste Meditation. Und das ist der Gestus. Also das Gründungsunternehmen wird verbunden mit dieser Beobachtung, ich habe immer schon als wahr hingenommen, von Jugend auf, vieles, was eigentlich zweifelhaft sei. Und so der Gestus jetzt des literarischen Ich sozusagen in dem Text. Nun endlich habe ich ungestörte Muße, ich ziehe mich in die Einsamkeit zurück und nun werde er, das deklariert Descartes, ernst und frei einen allgemeinen Umsturz all dieser mitgeschleppten Meinungen vornehmen. Also dieses Verfahren, dieser Gang ist spektakulär. Und spektakulär ist dann zweitens das Reflexionsverfahren, dessen Descartes sich unterwegs sozusagen bedient. Der Weg der Meditation wird nämlich gleichsam am Leitstrahl des Zweifels entlang geführt. Jedenfalls bis zu einem bestimmten Punkt der Überlegung. Nicht erst, wenn man etwas als falsch erwiesen hat, soll man es verwerfen, so lautet der Standpunkt, den Descartes methodisch einnimmt, sondern bereits, wenn es unsicher ist, wenn es also überhaupt nur die Möglichkeit gibt, es ernsthaft zu bezweifeln. Die Vernunft kennt sozusagen keine halbe Wahrheit aus dieser methodisch eingenommenen Perspektive und sie kann nichts, auch nichts lange Tradiertes übernehmen oder bis zum Beweis des Gegenteils Wahrheiten einfach nur so glauben. Die Vernunft muss Wahrheit vielmehr positiv gründen. Sie muss also von sich aus verwerfen, was nicht erwiesenermaßen ganz gewiss und zweifelsfrei ist. Sie merken, was für eine Umwendung des Blicks, sozusagen um 180 Grad. Mit dieser umgewendeten Einstellung, Wahrheiten müssen sozusagen beweisen, dass sie Wahrheiten sind, geht Descartes sozusagen, das würde man heute vielleicht so ausdrücken, proaktiv den Weg des Zweifels, um nur in dem, was möglicherweise dann am Ende noch übrig bleibt, einen Anker für das Erkennen und das wissenschaftlich Wahre zu finden und dann auch zuzugestehen, als einen wirklich gültigen Anker. Suche nicht nur nach Wahrheit, das wäre die alte Maxime, nach Wahrheiten suchen, sondern verwirf alles, was überhaupt nur in Zweifel gezogen werden kann. In dieser Radikalität ist Descartes philosophische Maxime neu. Spektakulär ist nun drittens, dass Descartes den gleichsam ganzheitlichen Blickwinkel eines Ich entwerfen wird, mit diesem strategischen Herangehen, das ich geschildert habe. Und zwar eines Ichs, das wir alle sind. Ich habe schon gesagt, am Anfang spricht er auch als Ich und er nimmt uns mit. Die Genese dieses sozusagen gemeinsamen Ichs, der Autor, der Leser, der Mensch schlechthin, auch das ist in dieser Deutlichkeit spektakulär. Er entwirft also einen Blickwinkel eines Ichs, das wir alle sind, das gleichsam das von allen erfahrbare Menschen-Ich oder genauer die rationale und allgemeine Ich-Form unseres Denkens wäre. Eines Denkens, das einerseits diese Allgemeinheit hat und gleichwohl auf der anderen Seite hier und jetzt in einem Körper steckt, das also repräsentativ ganz alltägliche sinnliche Eindrücke hat und sich gleichsam wie in einem Selbstexperiment, während es schreibt und denkt, selbst beobachten kann. Cogito me cogitare, also dieses Ich denke, mich denken. Ich mache das so deutlich, weil es überhaupt nicht selbstverständlich ist, diese verschiedenen Ichen zusammenzuschieben. Wir sind das sehr gewöhnt. Wir leben in einer, der ohne diese kartesische Blickwendung überhaupt nicht mehr denkbaren Epochen. Es ist aber ein spektakulärer Schritt, dieses allgemeine Ich als Ich-Form zu entwerfen und literarisch auch zu plausibilisieren. Wenn man so will, ähneln die Meditationen mit dieser Form, während das Ich reflektiert, schreibt und denkt und sich selbst beobachtet und sich mitteilt und wir es teilen, wie es sich mitteilt. Wenn man so will, ähnelt diese literarische Form einer Art Live-Reportage mitten heraus aus dem Erfahrungsprozess des Denkens. Und dieser Blickwinkel macht auch den Text des Descartes ungemein stark und suggestiv. Ich kann nun nicht den gesamten, in sich übrigens auch durchaus nicht ganz einfachen und auch nicht ganz widerspruchslosen Argumentationsgang der Meditation wiedergeben. Das ist auch vielleicht gar nicht nötig, sondern ich beschränke mich jetzt auf unsere Perspektive, auf unser Interesse am Traum. Und damit kommen wir vor allem an zwei Stellen der Meditation sozusagen zum Stillstand und können die uns näher ansehen. Einmal eine Passage mehr am Anfang und einmal eine ganz am Schluss. Also Descartes verwendet den Traum im Anfangsbereich seiner Überlegungen und er nimmt das Thema am Schluss nochmal auf. Wählen wir mal diese Perspektive, die Meditation vom Traum her sozusagen zu lesen. Und das, denke ich, gibt dann die Möglichkeit, das Thema nochmal etwas zu erweitern und es lässt sich dann zeigen, inwiefern das kartesische Denken tatsächlich sowohl für die Sache des Traums als auch allgemeiner in dem Verhältnis von Traum und Realität oder Traum und Wirklichkeit, das uns ja interessiert, Entscheidendes verändert. Woran man zweifeln kann, ist die erste Meditation überschrieben und Descartes beginnt bei dieser Probe: Ist das, was ich zu wissen glaube, wirklich unbezweifelbar oder ist es bezweifelbar und dann muss ich es zunächst mal verwerfen? Er beginnt bei den Sinneswahrnehmungen. Sie bieten keinen sicheren Grund. Zitat: Alles nämlich, was ich bis heute als ganz wahr gelten ließ, empfing ich unmittelbar oder mittelbar von den Sinnen, per sensus. Diese aber habe ich bisweilen auf Täuschungen ertappt. Zitat Ende. Einen sicheren Grund bieten die Sinne also nicht. Vollständig leugnen, dass man überhaupt existiert und so überhaupt so etwas wie Sinne oder einen Körper hat, das wäre zwar verrückt, merkt Descartes an. Eine solche regelrecht wahnsinnige Vorstellung braucht man selbst vom Standpunkt des radikalen Zweifels nicht in Erwägung ziehen. Wie vielleicht einige von Ihnen wissen oder aus meiner Foucault-Vorlesung von anderthalb Jahren noch in Erinnerung haben, kann man diese scheinbar harmlose Ausklammerung der Möglichkeit des sozusagen krassen Wahnsinns durchaus als eine gar nicht harmlose Maßnahme betrachten, durch die Descartes von Anfang an auch schon Weichenstellungen vornimmt und von Anfang an eigentlich eine bestimmte Vernunft bereits in Stellung bringt, bevor der Weg des Zweifels richtig begonnen hat. Diese Vorfrage aber nach dem Wahnsinn, der ganz zu Anfang ausgeklammert wird, lassen wir jetzt beiseite. Dann geht der Gedankengang folgendermaßen weiter. Auch wir, die wir bei Verstand sind, kennen das Phänomen des Schlafs. Ich denke vielleicht so deutlich wie im Wachen würde ich im Schlafen nichts erleben, Zitat, ja, aber erinnere ich mich denn nicht, dass ich auch von ähnlichen Gedanken in Träumen getäuscht worden bin? Während ich aufmerksamer hierüber nachdenke, wird mir ganz klar, dass nie durch sichere Merkmale der Schlaf vom Wachen unterschieden werden kann und dies macht mich so stutzig, dass ich gerade dadurch in der Meinung zu träumen bestärkt werde. Descartes spielt nun genau diese Möglichkeit, wir kennen das Motiv, man kann Wachen und Träumen ja nicht wirklich unterscheiden, er spielt genau diese Möglichkeit nun weiter durch. Ich lese das jetzt nochmal ein Stück weit vor, weil das so schön ist. Also er spielt den Gedanken jetzt weiter durch. Wohlan, denn wir träumen und unwahr sollen all jene Einzelheiten sein, dass wir die Augen öffnen, den Kopf bewegen, die Hände ausstrecken, ja sogar, dass wir solche Hände, überhaupt solch einen Körper haben. Gleichwohl aber müssen wir doch eingestehen, dass uns im Schlaf gleichsam gewisse Malereien erschienen sind, die nur nach dem Vorbilde wirklicher Dinge gebildet werden konnten. Und dass darum wenigstens im Allgemeinen Augen, Kopf, Hände und der ganze Körper nicht als eingebildete, sondern als wirkliche Dinge existieren. Denn es können ja selbst die Maler nicht einmal dann, wenn sie Sirenen und Satyrisken in den ungewöhnlichsten Gestalten zu schaffen suchen, diesen in jeder Beziehung neue Eigentümlichkeiten beilegen. Sie vermischen vielmehr lediglich Glieder verschiedener Geschöpfe miteinander. Ja, selbst wenn Sie sich vielleicht etwas so Neues ausdenken, dass man überhaupt nie Ähnliches gesehen hat, also etwas völlig Erdichtetes und Unwahres, so müssen doch sicherlich mindestens die Farben wirklich sein, mit denen Sie es darstellen. Zitat Ende. Wir sehen hier also zweierlei. Zum einen, Descartes nimmt tatsächlich diese verunsichernde Einsicht ernst und spielt sie ein Stück weit durch. Traum und Wachen sind in einer konkreten Situation möglicherweise nicht unterscheidbar. Ich kann also bei der konkreten Gegenstandswahrnehmung, ganz abgesehen davon, dass mich meine Wahrnehmung manchmal täuschen, das hatten wir ja schon, ich kann auch bei dieser konkreten Gegenstandswahrnehmung nie mit wahrnehmen, ob es sich um Wachen oder Träumen handelt. Beachten wir aber, wogegen genau sich letztlich diese Passage richtet. Nicht gegen unsere Erkenntnis generell, sondern die Möglichkeit des Träumens ist hier im Grunde, wie die Möglichkeit der Sinnestäuschung, primär ein Argument gegen die Zuverlässigkeit der Sinne und gegen die Zuverlässigkeit eben der Übertragung, also dieser abgemalten, bildlichen Darstellung, die sowas wie Sinne zweiter Stufe dann wären, die wir im Traum haben. An den Sinnen müssen wir zweifeln, weil sie uns erstens täuschen und uns zweitens auch die Traumvorstellung, das Traumbild, nicht vom Wachen unterscheiden lassen. Gleichwohl aber, und das zeigt die zitierte Passage eben auch, kann an der prinzipiellen Verschiedenheit von Träumen und Wachen doch auch wieder kein Zweifel bestehen. Also er arbeitet eigentlich mit dieser Hypothese, nehmen wir mal an, wir würden das jetzt nur träumen, dass wir es unterscheiden könnten oder unterschieden hätten. Es kann dennoch kein Zweifel bestehen, und jetzt kommt der zweite Punkt, den er ja ins Feld führt. Traumbild und Wachen sind insofern unterschiedlich, als der Traum darauf angewiesen ist, aus dem Wachen seine Vorstellungen zu beziehen. Wir kennen diese These von Aristoteles. Die Eindrücke müssen von außen kommen, damit sozusagen innen drin was passieren kann und auch innen drin was vorstellbar sein kann. Descartes verlängert diese Annahme einer Asymmetrie zwischen Traum und Nichttraum jetzt in der Weise, dass daraus tatsächlich unter der Hand ein Argument für die Wirklichkeit und auch für die im Wachen gewonnenen Sinneseindrücke wird. Einerseits sagt er, nehmen wir an, wir träumen das nur und können Traum und Wirklichkeit nicht unterscheiden. Andererseits sagt er, nur was die Maler wirklich sehen, können sie auch malen. Und nur wirklich Wahrgenommenes kann deswegen auch das Traumbild zeigen. Der Traum ist nicht etwa selbst wirklichkeitsschöpferisch. Also er konkurriert mit der Wirklichkeit nicht auf der Ebene, dass er selber etwas schaffen könnte. Indirekt optiert Descartes also gerade mit diesem Bild des Malers, das er wählt, doch auch wieder empirisch, also empiristisch vielleicht sogar. Die Sinne, so könnte man das zusammenfassen, sind nicht wahrheitsfähig. Darauf kommt es für das erkenntnistheoretische Argument an. Aber wirklichkeitsspendend sind sie doch. Der Traum macht also nach Descartes die Sinneswahrnehmungen nur nach oder reproduziert das in der Wahrnehmung wirklich Wahrgenommene. Entsprechend können und müssen wir vernünftigerweise an den Erkenntnissen bestimmter Wissenschaften zweifeln und können keine erste Philosophie auf sie bauen. Diejenigen Wissenschaften nämlich, in denen in irgendeiner Weise konkrete Sinnesdaten zur Wahrheit beitragen, bleiben in ihren Fundamenten ungewiss. Die Wissenschaften hingegen, die nicht je bestimmte Wahrnehmungsbeweise über je bestimmte Gegenstände benötigen, sondern die nur prinzipielle Strukturen, dass das der Wahrnehmung sozusagen, übernehmen. Also dasjenige, was gleichsam die Bahnen der Fantasie der Maler bestimmt. Die Wirklichkeitsqualität, nicht den je im Einzelnen wahrgenommenen Gegenstand in seinen empirischen Eigenschaften. Also die Wissenschaften, die nur das der Wahrnehmung und dieser sozusagen Wirklichkeitsgewährsfunktion übernehmen, die sieht Descartes offenkundig als Wissenschaften an, die eben einfach das allgemeine Prinzip einer bildgebenden Wirklichkeit bejahen und nur ein entsprechendes Repertoire geistiger Gegenstände ganz sicher unterstellen. Diese Wissenschaften werden durch das Traumargument nicht getroffen. Wir schließen wohl zu Recht, so Descartes, Zitat, dass die Physik, die Astronomie, die Medizin und alle anderen Wissenschaften, die von der Betrachtung der zusammengesetzten Körper abhängen, wenigstens zweifelhaft seien. Das sind die, die jeweils empirische Gegenstandswahrnehmung benötigen, die insofern auch durch das Traumargument gefährdet werden, zweifelhaft erscheinen können in ihren Ergebnissen. Während, ich zitiere jetzt weiter, also dass die wenigstens zweifelhaft sind, während jetzt Descartes Arithmetik, Geometrie und vergleichbar, die lediglich die einfachsten und allgemeinsten Dinge behandeln und sich wenig darum kümmern, ob diese in Wirklichkeit da sind oder nicht, jeweils konkret in Wirklichkeit da sind oder nicht, etwas Sicheres und Unbezweifelbares enthalten. Denn ob ich nun schlafe oder wache, 2 und 3 geben zusammen 5, ganz falsch, er hat noch nicht das 2 und 2 ist 4, 2 und 3 geben zusammen 5 und das Quadrat hat nicht mehr als 4 Seiten. Also, da haben Sie nochmal im Kern den Punkt, ob ich nun schlafe oder wache. Die Mathematik ist die gleiche. Und sie stimmt, sie gilt. Der Traum ist also eine Dimension, die sehr wohl die Verlässlichkeit der Wahrnehmung in Zweifel bringen kann, noch zusätzlich in Zweifel bringen kann. Die Wahrnehmung selber war ja auch schon fehlerbehaftet. Der Traum kann aber nicht die Überzeugung in Zweifel bringen, dass es da eine von der Traumwelt unterschiedene Wirklichkeit überhaupt gibt. Das ist der entscheidende Punkt. Das finden Sie auch in diesem Maler-Argument. Die Tatsache, dass der Traum nur abmalt, die ist für Descartes unbezweifelbar. Das heißt, der Traum kann zwar einzelne Wahrnehmungsverlässlichkeiten oder auch Bilder, die Wahrheit von konkreten einzelnen Bildern, Abbildern in Frage stellen. Aber das Prinzip, dass es da überhaupt eine von der Traumwelt unterschiedene Wirklichkeit gibt, wird durch den Traum, nicht durch das, durch die Traumüberlegung nicht gefährdet. Der Traum ist nicht mehr, wenn wir uns dieses Maler-Argument nochmal vor Augen führen, als der trügerische Anschein des Wirklichen, ein bloßer Negativfall von Wirklichkeit, ein Unwirkliches, obwohl es Wirkliches gibt, und insofern setzt er die Wirklichkeit voraus, auch wenn er als Argument gegen die Verlässlichkeit bestimmter Eindrücke ins Feld geführt wird. Tatsächlich verliert das Träumen bei Descartes auf diese Weise, das hatte ich am Anfang schon angedeutet, gleichsam sein eigenes Sein. Der Traum lebt lediglich von den Sinnen, was sein Material angeht, und er täuscht eine Authentizität vor, die ihm eigentlich fehlt. Und weiter, der Traum wie die Sinnestäuschung ändern für Descartes nichts daran, dass es ein Denken gibt. Und zwar eines, das in der Wachwahrnehmung wie im Träumen gleichermaßen verlässlich ist und gleichermaßen gilt. Ob ich nun schlafe oder wache, 2 und 3 ergeben zusammen 5. Das Empfinden heißt es genau auf dieser Linie dann in der zweiten Meditation, das Empfinden, Zitat, auch dieses geschieht nicht ohne Körper, aber gar oft erschien es mir im Traume, als empfände ich, während ich nachher merkte, dass es nicht wahr sei. Und das Denken, hier werde ich fündig. Das Denken ist es, es allein kann von mir nicht abgetrennt werden. Ich bin, ich existiere, das ist gewiss. Ego sum, ego existo, Kärtchen est. Also, dieses Cogito, dieses Ich, das Denken, gehört sozusagen auf die Seite dieser mathematischen Entitäten. wie das Quadrat, das nicht mehr als 4 Seiten hat. Der Körper, der Leib, ist also im Grunde durchaus ein bezweifelbares Ding. Er ist nicht inexistent. Das Prinzip Wirklichkeit wird nicht in Frage gestellt. Aber er ist eben unsicher und an ihm, alles was an ihm mir vermittelt ist, ist von den eingebildeten Anteilen nicht recht trennbar. Die Form, ich denke, hingegen, ist von ganz anderer Beschaffenheit. Sie gehört auf die Seite dieser Formen, die, ob ich wache oder schlafe, verlässlich sind. Noch ein Zitat. So erkenne ich denn, dass nichts von alledem, was ich mit Hilfe der Einbildungskraft, Imaginatio, auffassen kann, zu jener Kenntnis gehört, die ich von mir habe. Und der Geist muss sorgfältigst davon ferngehalten werden, wenn er seine eigene Natur ganz deutlich erkennen will. Also ferngehalten werden von der Imagination, den Einbildungen, zu denen auch die Träume gehören. Und dann folgt noch einmal dieser berühmte, wie man weiß, in etlichen Formulierungen ja überlieferte kartesische Schluss. Also was bin ich nun? Res cogitans. Ein denkendes Ding. Nicht von den Sinnen und nicht von der Imagination. Das macht Descartes mittels des Prüfsteins des Traums klar, sondern vom Verstand allein werden die Gegenstände wahrgenommen, nicht weil wir sie berühren und sehen, sondern lediglich, weil wir sie denken. Und dieser Verstand ist über die Grenze von Traum und Wirklichkeit erhaben. Soweit also die Kernfigur sozusagen der Meditation, auch sicher eine der berühmtesten Figuren der Philosophiegeschichte. Ernährung und Gehen, wie auch das Haben eines Körpers, können im Grenzfall illusionär sein, das Denken jedoch nicht. An diesem Punkt hält Descartes jedoch mit seinem Zweifelsverfahren noch nicht inne. Das Thema Traum kommt nämlich sozusagen auf einer zweiten Stufe noch einmal zum Zuge. Und darauf möchte ich jetzt doch mal Ihren Blick lenken. Auf dieser zweiten Stufe wird nicht ganz so ausdrücklich mit dem Traum gearbeitet, wie jetzt bei diesem systematischen Zweifelsgang der Meditation vorher. Aber gerade vor dem Hintergrund der traumtheoretischen Erfahrungen, die wir jetzt schon gemacht haben, denke ich, dass klar wird, was ich meine, wenn ich diese weitere Überlegung der Meditation mit dieser kleinen Betonung der Traumaspekte nochmal rekonstruiere. Also, Descartes hält an dem jetzt erreichten Punkt noch nicht inne beim Cogito, dass ein denkendes Ding ist, eine denkende Sache oder wie auch immer, sondern er fügt eine weitere Überlegung an, die auch noch einmal diese Zweifelsbewegung mobilisiert. Denn was, wenn das Denken zwar der Ort oder vielleicht auch die Erfahrung ist, in der ich stets mich denkend denken muss und daher selbst noch im Zweifel immer wieder den festen Grund habe, in dem ich denke selbst, was, wenn aber doch dieses Ganze bloß nur wieder ein Traum wäre? Was, wenn ich wiederum nur träumte, dass ich denke und also bin? Nicht nur die Einzelnen, oder, das ist jetzt der Punkt, Descartes changiert da, er sagt, auch wenn ich mich darüber täusche, wenn ich mich irre, aber im Prinzip ist es auch ein Trauma. Also wenn ich mir doch nur vorstellen würde, dass ich denke und also bin. Nicht nur die einzelne Sinneswahrnehmung oder der einzelne Objekteindruck bis hin zum Objekt mein Körper, die ganzen ausgedehnten Sachen in der Welt und dann das denkende Ding, res cogitans, könnten ja jeweils geträumt sein, sondern eben diese Urfigur, dieses Denken des Denkens, das mir den Anhaltspunkt in mir selbst letztlich gegeben hat. Sie sehen, Descartes wiederholt hier das Traumargument sozusagen auf zweiter Stufe. Im Text formuliert er es, das habe ich schon gesagt, nicht mehr ganz so ausdrücklich im Namen des Traums, seine Überlegung, die er hier anschließt. Vielmehr tritt nun eine Figur nach vorn, in der wir jetzt unschwer doch gleichsam das Hintergrundrepertoire der mittelalterlichen Traumtheorie wiedererkennen können, nämlich der böse Geist, der uns durch Vorstellungen, die er uns schickt, womöglich perfekt täuschen könnte. Also, Descartes redet jetzt nicht vom Traum, sondern er redet vom bösen Geist, der uns durch Vorstellungen, die er uns schickt, perfekt täuschen könnte. Das ist aber die mittelalterliche Idee des Traums. Descartes zieht ganz ausdrücklich die Möglichkeit in Betracht, dass gleichsam alles und noch das Cogito selbst in Wahrheit in sich abgründig und ohne rationalen Anker wäre und noch eben das Cogito selbst sich über sich täuscht. Und er verneint diese Möglichkeit dann ebenso ausdrücklich. Die Welt ist keine Täuschung und auch das Denken ist keine. Wie nun kann er das begründen? Direkte Beweise gibt es hier nicht. Dennoch müsste, so lautet das Argument des Descartes, so ein kleiner Schritt zur Seite, es müsste, wenn die komplette Außenwelt und noch die Welt des Cogito ein Traum wäre, wenn diese Welt so beschaffen wäre, dass ich mich über sie täusche, also dass ich auch über das Cogito in ihr täusche, dann müsste sie geschaffen sein von einem bösen Geist und nicht von Gott. Noch Gott, der ja seinem Begriff nach als vollkommen gedacht werden muss, wäre streng genommen als Täuschung zu denken in diesem Szenario sozusagen. Das heißt, in dieser Welt, die dieser böse Geist dann ja wohl geschaffen haben müsste, müsste noch die Idee des Vollkommenen eine Täuschung sein. Dies aber ist unmöglich, sagt Descartes. Denn Gott ist vollkommen. Und insofern kann er sozusagen im Universum des Teufels nicht vorkommen. Als vollkommener Schöpfer muss er Gott sein und ein Universum, das der Teufel geschaffen hätte, kann es sein, in dem Gott als der Vollkommene vorkommen kann. Die perfekte, mir viel deutlicher als die Sinneswahrnehmung gegebene Evidenz des Cogito, das ist jetzt ein zweites Argument, das Descartes nachschiebt, die zeigt nun genau diese Vollkommenheit Gottes, die nur eine göttliche Vollkommenheit sein kann, an. Also, da haben Sie eine etwas anders beschaffene Argumentation. Jetzt wird auch nicht mehr sozusagen gezweifelt, sondern die Frage nach der Vollkommenheitsidee entscheidet letztlich über die Qualität der Welt als von Gott geschaffene. Und die Tatsache, dass ich das Cogito denken kann, als einen letzten, festen, unbezweifelbaren Grund, dient sogar geradezu als Argument dafür, dass es Gott gibt. Weil das Cogito vollkommen ist, ist etwas blasphemisch zugespitzt, muss es auch Gott geben. Umgekehrt zeigt sich in dieser Vollkommenheit, die ich gut unterscheiden kann, also diese Perfektion dieses Cogito-Gedankens, dass es so etwas wie Gott geben muss, der die Perfektion oder die Vollkommenheit dieses Gedankens durch seine Vollkommenheit, die natürlich noch viel größer ist, noch einmal gewährleistet. Dieses Argument mit dem bösen Geist, das Genius Malignus Argument, es ist sehr bekannt. Sie merken aber, dass man es sozusagen traumtheoretisch lesen kann, wenn man diese Figur des bösen Geistes als denjenigen, der sozusagen den ultimativen Traum schicken könnte, interpretiert. Ich denke also, dass Descartes hier in diesem zweiten Teil seiner Überlegungen sozusagen am Nullpunkt des Zweifels erstens einen Gottesbeweis, zweitens die Evidenz des Ich denke und drittens ein traumtheoretisches Argument verknüpft. nämlich die Gewissheit eines letzten Wachseins, das sich in der Vollständigkeit, in der Perfektion der Vorstellung, die ich habe, beweist. Die Welt ist nicht nur keine täuschende und müsste also eine mangelhafte Kreation eines bösen Geistes sein, um eine täuschende zu sein, weil Gott eben kein böser Geist, sondern gut ist und weil Gott vollkommen ist, sondern auch, und weil Gott vollkommen ist, Klammer auf, und weil es in der Welt relativ Vollkommenes gibt, wie die Mathematik und das Kognitur, Klammer zu, sondern auch, weil sie gleichsam im Medium der Klarheit, die der menschliche Geist doch immerhin auch erlangen kann, ihre eigene Vollkommenheit permanent neu beweist. Ich zitiere hierzu noch eine Stelle aus der vierten Meditation. Das ist jetzt nur noch meine Illustration, ein bisschen längere Stelle auch. In der Tat ist meine Vorstellung vom menschlichen Geist als einem denkenden Ding, das keine Ausdehnung nach Länge, Breite und Höhe und auch sonst nichts sonst und auch nichts sonst mit dem Körper gemein hat, viel deutlicher als die Vorstellung von irgendeinem körperlichen Ding. Bedenke ich nun, dass ich zweifle, also ein unvollständiges, abhängiges Ding bin, der Zweifel ist ein Negationsmodus, der Zweifel ist also das Urmenschliche sozusagen, ein Mangel. Bedenke ich nun, dass ich zweifle, also ein unvollständiges, abhängiges Ding bin, so begegnet mir ganz klar und deutlich die Vorstellung von einem unabhängigen und vollständigen Seienden, das heißt von Gott. Ich schließe ganz klar von dieser Tatsache, dass diese Vorstellung in mir ist, oder vielmehr, dass ich als Inhaber dieser Vorstellung existiere, auf die Existenz Gottes und die Abhängigkeit meiner ganzen Existenz von ihm in jedem einzelnen Moment. Und schon glaube ich, einen Weg zu sehen, um von der Betrachtung des wahrhaften Gottes, in dem alle Schätze der Wissenschaft und Weisheit verborgen sind, zur Erkenntnis der übrigen Dinge zu gelangen. Nämlich erkenne ich, dass Gott mich unmöglich jemals täuscht, denn in allem Lug und Trug steckt etwas von einer Unvollkommenheit. Wenn auch die Fähigkeit zu täuschen ein Zeichen von Scharfsinn oder Macht zu sein scheint, so beweist doch die Absicht zu täuschen ohne Zweifel Bosheit oder Ohnmacht und kann sich daher bei Gott nicht finden. Da nun aber Gott mich nicht täuschen will, wird er mir damit wahrlich ein Instrument gegeben haben, das mich bei richtigem Gebrauch niemals zu Irrtümern führen könnte. Ende des Zitats. Man kann zu dieser Beweisführung viel sagen. Und ich denke, nicht zuletzt ist wichtig, so nüchtern diese ersten Etappen, in denen wir das Traumargument auch an der Arbeit gesehen hatten, die zum Cogito führen, angelegt sind, so sehr erinnert diese zweite Komplex der Überlegungen dann doch auch an mittelalterliche Scholastik. Also diese wechselseitigen Vollkommenheitsimplikationen unseres Erkenntnisvermögens, sofern es gerichtet ist, auf Gott und die Gewähr, die darin steckt. Ohne diese Verzahnung von klarem Cogito und dem dazugehörigen vollkommene Klarheit gewährenden Gott wären die Meditationen im Ganzen kein tragfähiges gedankliches Gebäude. Interessant für uns ist, dass eben auch in diesem zweiten Teil, wo es um die Klarheit geht, der Traum mit im Spiel ist. Der böse Geist könnte uns eventuell sogar diese ganze Illusion, also diese Illusion, dass noch das Cogito eine Illusion ist, schicken, aber spätestens dann vertrillert sich sozusagen die Vorstellung von der klaren Evidenz, die wir haben vom Cogito und von Gott, mit der Vorstellung, dass eine Welt, in der das möglich ist, überhaupt von diesem bösen Geist, der natürlich imperfekt ist, geschaffen sein könnte. Klarheit, Zusammenhang, Zerrissenheit, Mangel, fehlender Zusammenhang. Springen wir zu diesem letzten Aspekt auch noch einmal, denn in dieser Überlegung, eine traditionelle Überlegung, neuplatonische Überlegung, das, was deutlicher ist, enthält die Wahrheit und das, was deutlicher ist, enthält auch Gott. Also in dem, was deutlich ist, steckt Gott sozusagen. Dieses Argument sollten wir noch einmal genauer ansehen in den Meditationen. Descartes verwendet es ganz zum Schluss seines Textes erneut. Und zwar um uns nun doch plötzlich, ganz am Schluss der Meditation, mehr oder weniger en passant, noch so etwas wie eine Traumtheorie anzubieten. Wir hatten bis jetzt den Traum einmal als Argument und einmal sozusagen als Bildgeber, was diese Figur des bösen Geistes angeht. Jetzt ganz am Schluss der Meditation haben wir doch nochmal ein traumtheoretisches Angebot im engeren Sinne. Allerdings bestimmt Descartes jetzt den Traum genau auf der durch die Meditation vorher schon angelegten Linie. Und das ist für uns interessant. Der Traum ist nicht ein Etwas, so wie er argumentiert, sondern er gibt jetzt auch noch eine Theorie dafür, dass wir, wenn wir ihn bestimmen wollen, ihn als bloßen Rest, als bloßen Mangel an Zusammenhang bestimmen müssten. Der Traum ist bloß das, was undeutlich ist oder moderner gesprochen inkohärent. Dazu nochmal ein Zitat. Jetzt sehe ich, resümiert Descartes nämlich am Ende dieses meditierenden Weges, also auch das Genius Malignus Argument liegt jetzt hinter uns. Jetzt sehe ich, wie groß der Unterschied zwischen Traum und Wachen ist. Niemals verknüpft das Gedächtnis die Träume mit allem anderen, was wir im Leben tun. Bei dem jedoch, was wir im Wachen erleben, ist das der Fall. Würde mir jemand, ich zitiere weiter, würde mir jemand im Wachen ganz plötzlich erscheinen und gleich wieder verschwinden, ganz wie im Traum, nämlich ohne, dass ich merkte, woher er gekommen und wohin er gegangen, so würde ich mit Recht meinen, das sei ein Gespenst oder ein Wahngebilde meines Gehirns, statt ein wirklicher Mensch. Begegnen mir aber solche Dinge, bei denen ich deutlich bemerke, woher sie kommen, wo sie sind und wann sie sich ereignen, und steht ihre Wahrnehmung durchaus in stetigem Zusammenhang mit meinem ganzen übrigen Leben, so weiß ich gewiss, dass ich dabei nicht träume, sondern wache. Habe ich dann noch alle Sinne, das Gedächtnis und den Verstand angerufen, um jene Wahrnehmung zu prüfen, und hat keiner von ihnen mir etwas vermeldet, was mit den anderen im Widerstreit steht, so darf ich nicht den geringsten Zweifel mehr an ihrer Wahrheit hegen. Denn da Gott kein Betrüger ist, folgt, dass ich in solchen Fällen überhaupt nicht getäuscht werde. Allerdings bleibt uns im Drang der Geschäfte nicht immer die Zeit zu einer solchen Prüfung, und deshalb muss ich gestehen, dass das menschliche Leben im Bereich der einzelnen Dinge oft Irrtümern unterliegt, und ich muss die Schwäche unserer Natur anerkennen. Mit dieser nachgeschobenen Traumtheorie sehen Sie, der Traum war vorher eigentlich ein Papiertiger. Also es war aufgebaut, diese ganze Erwägung, stellen wir uns doch mal vor, das sei jetzt alles nur ein Traum, passt mit dieser Traumtheorie nicht zusammen, sondern diese besagt im Grunde, ich darf nicht den geringsten Zweifel mehr an der Wahrheit hegen, wenn ich sehe, dass es ja diese Konsistenz unserer Wahrnehmungen gibt und wenn ich dann auch noch weiß, Gott ist kein Betrüger und er hat es so eingerichtet. Der Traum war in diesen Anfangspassagen der Meditation nur eine Art Probeeinwand der Vernunft auf dem Wege eines Experiments, das sie mit sich selbst anstellt. Wo Descartes Traum sagt, meint er eigentlich nur Irrtum. Negation. Und zwar nicht eine der Vernunft fremde, sondern eine im Grunde eine logische, die negierende Operation, die zu diesem Zweifelsgedanken hinzugehört. Daher gehört dem Reich des Bezweifelbaren und daher möglicherweise Irrigen dann ja prompt sowohl die konkrete Sinneswahrnehmung als auch das träumend Eingebildete zu. Also, die Negation betrifft alles gleichermaßen und das Traumargument ist eigentlich nur eine Strategie des Einklammerns als falsch oder bezweifelbar also falsch. Mittels der zweifelten Negation, zweifelnden Negation, gewinnt die Vernunft durch diesen Kunstgriff, der im Grunde Traum und Wachwahrnehmung qua Negatio gleichsetzt und allein die innere Klarheit des Denkens letztlich wirklich zählen lässt, erstens sich selber, cogito, und eine neue Form der Gewissheit in Gott als Anker aller Wahrheiten und zweitens dann von der inneren Klarheit, wenn sie einmal gegeben ist, ausgehend doch wieder so etwas wie eine ganz gewisse Wirklichkeit, die ich auch wissenschaftlich erforschen kann und so weiter. Das war dieses letzte lange Zitat. Da darf ich dann gar nicht mehr zweifeln. Es kann höchstens sein, der Mensch macht halt so viel Geschäfte und so weiter, halt uns davon ab, dass wir immer mal wieder da Fehler einbauen. Aber im Prinzip könnten wir das alles hundertprozentig klären. Das maximal Zusammenhängende, das Kohärente ist das Wirkliche. Und das ist dieses Wirkliche, an dem letztlich, das zeigt es sich im Grunde schon an dem Maler-Argument, Descartes gar nicht zweifelt. Also wenn er die Träume bestimmt als abgemalte Wirklichkeit oder Nachbilder. Die Träume sind kein anderes Wachen, sie haben keine eigene Macht oder Kraft und sie haben auch keine eigene Wahrheit. Die Träume stellen lediglich einen Mangel an Zusammenhang dar und ein Mehr an Schein. Die Träume sind von der Wachwirklichkeit auch nicht, und das ist auch ein interessanter Zug an diesem Ansatz, weil es eben sozusagen positiv um diese Vernunftklarheit geht, auch nicht völlig getrennt von der Welt der äußeren Erfahrungen. Weil es um die Kohärenz geht als Kriterium, was mehr oder weniger zusammenhängt. Das ist das Unterscheidungskriterium zwischen Wachen und Traum. Aus der Sicht des Geistes und des Cogito handelt es sich jedenfalls im Zweifel sowohl bei einem Irrtum, was die Wahrnehmung angeht, als auch bei irgendwelchen geträumten Einbildungen, um Irrtumsformen, um Negationsformen, die man einfach als falsch bezeichnen kann und nicht als anders. Damit ist der Traum im Grunde nichts anderes als, könnte man sagen, eine Form von Dummheit oder eine Art physischer Schwächezone unserer Vernunft. Sie sehen, Descartes gewinnt mit dem Traumargument, das er am Anfang einsetzt in im Gang seiner Meditationen, gleichsam viel mehr zurück am Schluss, als er am Anfang aufs Spiel gesetzt zu haben scheint. Er negiert zunächst alles. Er negiert. Das ist die prinzipielle Funktion dieses Als-Ob-Traums, den er da einsetzt. Dann aber löst er am Ende des Weges umso erfolgreicher noch die Form des Zweifels in Wohlgefallen auf. Und er behält eigentlich die Orientierung an der Wirklichkeitslinie die ganze Zeit im Auge. Ich zitiere noch einmal jene bezeichnende Stelle aus der sechsten Meditation. Nachdem der Traum als Mangel an Zusammenhang entlarvt ist und die Wahrnehmung als im Großen und Ganzen doch zusammenhängt und also verlässlich rekonstruiert, wird das Traumthema sozusagen vom Cogito selbst nachträglich definitiv entschärft. Zitat: Descartes sagt am Schluss tatsächlich, die übertriebenen Zweifel der letzten Tage, die sechs Tage dieses Meditationsgangs, sind als lächerlich zu verwerfen. Besonders jener bedeutendste wegen des Traumes, den ich vom Wachen nicht unterscheiden konnte. Jetzt sehe ich, wie groß der Unterschied zwischen beiden ist. Niemals verknüpft das Gedächtnis die Träume mit allem anderen, was wir im Leben tun. Bei dem jedoch, was wir im Wachen erleben, ist dies der Fall. Am Ende des kartesischen Wegs ist also der Zweifel beseitigt und das Träumen hat die Kraft des möglichen Einwandes verloren. Hätte er uns diese Traumtheorie am Anfang präsentiert, hätte das gar nicht geklappt mit dem hypothetischen Zweifel an der Wirklichkeit, für den er den Traum einsetzt als Instrument. Im Kern, lautet sein Fazit, ist es lächerlich, dieses Träumen oder jedenfalls als rationaler Einwand lächerlich. Und das Träumen hat der Vernunft per se nichts Fremdes entgegenzusetzen gehabt. Dieser große Bogen, den Descartes schlägt in den Meditationen, gelingt eben deshalb, weil er den Traum durchgehend nur als Negationskraft, als Mangel an Wahrheit oder als Mangel an Klarheit bestimmt. Es gibt keinerlei positive Definition des Traums. Bis auf diese Geschichte mit dem Abmalen, was auf so eine Tagesresttheorie wie bei Aristoteles hinausläuft. Im Prinzip ist es eben aber einfach nur das, was das Träumen kennzeichnet, ein Fehlen von. Letztlich ist der Traum schlicht unlogisch. Wie auch der böse Geist, der Teufel, schlicht unlogisch ist. Wir als fehlbare Wesen können uns einen solchen Weltmangel vorstellen. Wir sind auch selber manchmal unzusammenhängend oder unvollkommen, unvernünftig. Mit Gott vereinbar ist diese Vorstellung eines Mangels an Klarheit im Letzten aber nicht. Halten wir damit zusammenfassend fest. Erstens, schon im Frühmittelalter werden die antiken Traumlehren christianisiert. Und das heißt vor allem, dass sich im Verhältnis von Traumgesicht, Träumendem und Traumdeutung die Machtfrage verschiebt. Jenseits der Macht oder Kraft des Traums und auch der sozusagen Kunst der Traumdeutung, der Traumkunde, erscheint die Übermacht einer äußeren Autorität, die den Individuen ihre Träume eingibt. Da Träume von guten oder bösen Mächten gesandt werden können, bedarf es in diesem neuen Rahmen dann konsequenterweise auch einer weiteren, nämlich einer institutionellen Autorität, die den Christenmenschen in Sachen Traum schützen muss und kann. Das kirchliche Dogma entscheidet folglich über die mögliche spirituelle Bedeutung von Träumen. Die profane Traumdeutung gilt in diesem christianisierten Szenario potenziell als Aberglauben. Zweitens, in den Meditationen des Descartes erscheint der Traum in einer ganz neuen Rolle. Das Argument, das vermeintlich Wahrgenommene könne auch geträumt sein. Genauer, man könne sich das vermeintlich Wahrgenommene auch als geträumt denken und es also bezweifeln, dient als Zwischenschritt auf dem systematischen Wege einer Vernunftphilosophie, die sich selbst, ihr eigenes Denken, als ihre letzte Gewissheitsform identifiziert und dann in einem zweiten Anlauf sozusagen dahinter nochmal die Gewährsinstanz Gottes ausmachen kann und einsetzen, um sozusagen von da aus dann den Weg rückwärts zu buchstabieren und die Welt zurückzugewinnen. Drittens, Descartes argumentiert nicht nur mit dem Traum, er definiert ihn auch. Allerdings am Schluss und in der Regel wird das auch nicht so besonders beachtet. Er definiert ihn als Mangel an Klarheit nämlich. Auch das letzte Argument des Descartes, sein Gottesbeweis, arbeitet, das war die Lesart, die ich auch noch angeboten hatte, dann mit der Figur des Traums. Die Überlegung nämlich, die Welt könne nicht von einem Genius malignus, einem bösen Geist geschaffen sein, denn unsere Wahrnehmung von ihr und vor allem unsere Erkenntnis des Cogito im Denken, nämlich im Cogitare, sei klar, dieses Argument operiert eigentlich mit der Hypothese sozusagen des vom guten Gott geschickten Traumes, beziehungsweise also die Welt ist dann kein Traum, jedenfalls negiert die Möglichkeit des vom bösen Geist, Teufel geschickten Irrtumstraumes über die Welt. Viertens, mit seiner methodischen Widerlegung der Geträumtheit der Welt hat Descartes dem Traum gleichsam ein rein negatives Wesen zugewiesen. Es ist das bloße Fehlen von etwas, von Vernunftsicherheit und Klarheit nämlich. Descartes Traumdefinition liegt damit genau auf derselben Linie wie der strategische Einsatz des Traumarguments. Der Linie, den Traum als Negationsinstrument einzusetzen. Die Konsequenz kann man noch einmal wiederholen, wenn nicht alles ein Traum ist, eine Täuschung des Genius malignus, also des bösen Geistes, dann ist eigentlich nichts wirklich anderes als die Vernunft denkbar. Und insofern gibt es sozusagen den Traum als anderes der Vernunft nicht, es gibt nur noch den Mangel an Vernunft. Fünftens, mit der kartesischen Wendung entsteht eine Traumtheorie, die der Wirklichkeit den Traum nur noch als eine Art Leerfall, also mit zwei E, oder als Ausfallserscheinung gegenüberstellt. Der Vernunft in irgendeinem aktiven Sinne fremd ist der Traum nicht mehr. Er ist einfach nur unwirklich. während alles, was vom Cogito her einen vernünftigen Zusammenhang bildet, in einem sehr viel stärkeren Sinne wirklich ist. Und dieser starke Sinn transzendiert auch dann die Differenz zwischen Träumen und Wachen. Sie erinnern sich an diese Formel, ob ich nun wache oder schlafe, 2 plus 3 ist 5. Ja, so viel für heute.